Erster im 27. Jahr der Herrschaft von König Jerobeam aus Israel wurde Asaja, der Sohn von Amazia, der neue König von Juda. Zweiter, er war 16 Jahre alt, als er seine Herrschaft antrat, und er regierte insgesamt 52 Jahre lang in Jerusalem. Dritter, Asaja tat das, was dem Herrn gefiel, da er dem guten Beispiel seines Vaters Amazia folgte und dessen Weg fortsetzte. Vierter, allerdings wurden die illegalen Opferstätten auf den Hügeln nicht entfernt, weshalb das Volk dort weiterhin Opfer darbrachte und Weihrauch verbrannte. Fünfter, der Herr bestrafte den König mit einer schweren Hautkrankheit, die bis zu seinem Tod blieb, so dass er in einem separaten Haus leben musste. Sechster, alle weiteren Taten von Asaja und seine Erfolge sind im Buch der Chronik der Könige von Juda ausführlich aufgeschrieben. Siebter, als Asaja starb, begrub man ihn bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids, und sein Sohn Jotham übernahm danach die Herrschaft. Achter, im 38. Jahr von König Asaja aus Juda wurde Sachaja, der Sohn von Jerobeam, für 6 Monate König über Israel. Neunter, er tat jedoch Dinge, die dem Herrn missfielen, da er die Sünden von Jerobeam wiederholte und das Volk Israel zum Ungehorsam verführte. Zehnter, Salum, der Sohn von Jabesch, plante eine Verschwörung gegen ihn, ermordete ihn vor den Augen des Volkes und wurde selbst König. Elfter, die restlichen Berichte über Sachaja und seine kurze Regierungszeit stehen im Buch der Chronik der Könige von Israel. Zwölfter, damit erfüllte sich das Versprechen des Herrn an Jehu, dass seine Nachkommen bis in die 4. Generation auf dem Thron Israels sitzen würden. 13. Salum wurde im 39. Jahr von König Usia aus Juda König, aber er regierte in Samaria nur einen einzigen Monat lang. 14. Menahem, der Sohn von Gade, zog von Tirza nach Samaria, wo er Salum tötete, um danach selbst die Macht zu übernehmen. 15. Die Geschichte von Salum und die Details der Verschwörung, die er anzettelte, sind in den Chroniken der Könige von Israel festgehalten. 16. Menahem zerstörte die Stadt Tifach und die gesamte Umgebung grausam, weil die Bewohner ihm die Tore der Stadt nicht öffnen wollten. 17. Im 39. Jahr von König Asaja aus Juda begann Menahem seine 10-jährige Herrschaft über Israel in der Stadt Samaria. 18. Er tat, was dem Herrn missfiel, weil er sein ganzes Leben lang an den Sünden von Jerobeam festhielt und Israel nicht davon abbrachte. 19. Während dieser Zeit griff der assyrische König Pul das Land an, woraufhin Menahem ihm eine große Menge Silber zahlte, um seine Herrschaft zu sichern. 20. Menahem forderte dieses Geld von allen wohlhabenden Männern Israels ein, damit der assyrische König mit seinem Heer das Land wieder verließ. 21. Weitere Informationen über Menahems Taten und alles, was er ausführte, findet man in den Chroniken der Könige von Israel. 22. Nachdem Menahem gestorben war, wurde sein Sohn Pekaschia der nächste König von Israel und trat seine Nachfolge an. 23. Im 50. Jahr von König Asaja aus Juda wurde Pekaschia König und regierte insgesamt 2 Jahre lang in Samaria. 24. Auch er tat, was dem Herrn missfiel, da er die Sünden von Jerobeam nicht aufgab und das Volk weiterhin zum Sündigen verleitete. 25. Sein Offizier Pekah verschwor sich gegen ihn und ermordete ihn im Palast von Samaria mit der Hilfe von 50 Männern aus Gilead. 26. Alle anderen Ereignisse aus der Regierungszeit von Pekaschia sind im Buch der Chronik der Könige von Israel dokumentiert. 27. Im 52. Jahr von König Asaja aus Juda wurde Pekah König über Israel und regierte 20 Jahre lang in Samaria. 28. Er tat ebenfalls, was dem Herrn missfiel, weil er den schlechten Beispielen der früheren Könige folgte und sich nicht änderte. 29. Während der Herrschaft von Pekah eroberte der assyrische König Tiglath-Pileser viele Städte in Israel und verschleppte die Bewohner nach Assyrien. 30. Hoschea plante eine Verschwörung gegen Pekah, tötete ihn und wurde im 20. Jahr von Jotham der neue König von Israel. 31. Die restlichen Taten von Pekah und alles, was er während seiner Zeit als König erreichte, sind in den Chroniken von Israel aufgezeichnet. 32. Im 2. Jahr von König Pekah aus Israel wurde Jotham, der Sohn von Usia, der neue König von Juda. 33. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte insgesamt 16 Jahre lang in Jerusalem. 34. Jotham tat das, was dem Herrn gefiel, und orientierte sich dabei genau an dem Verhalten seines Vaters Usia. 35. erbaute zwar das obere Tor des Tempels, aber die illegalen Opferstätten blieben bestehen, sodass das Volk dort weiter Opfer darbrachte. 36. Weitere Berichte über Jotams Leben und seine Taten stehen im Buch der Chronik der Könige von Juda geschrieben. 37. In jener Zeit begann der Herr, die Könige Rezin von Aram und Pekah von Israel zu benutzen, um Juda unter Druck zu setzen. 38. Als Jotam starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, und sein Sohn Ahas wurde der nächste König. 39. Dies sind die Berichte über die Könige jener Zeit, wie sie in den offiziellen Aufzeichnungen der Reiche Juda und Israel festgehalten wurden.